krausen Menschen und zeigt eine neue Grube in Johanngeorgenstadt an. Am Tage Martini Lutheri, der 10. November, begab sich ein Bergmann nach dem vorderen Fastenberg in Johanngeorgenstadt. Plötzlich erblickte er ein kleines graues Männchen, das vor ihm herging und an einer bestimmten Stelle verschwand. Als man auf die Erzählung des Bergmanns hin daselbst schürfte, fand man einen neuen Silbergang. Da dieser am Luthertag entdeckt worden war, erhielt er den Namen Lutheri Fundgrube.